Streckt doch einmal eure Arme zur Seite aus. Streckt euch, so weit ihr könnt. Jetzt sind eure Arme gerade. Und wenn ihr euch zur Seite beugt, dann sind sie schief. Lasst uns das mit Musik probieren. Das ist gerade. Und das ist schief. Das ist hoch. Und das ist tief. Das ist dunkel. Das ist hell. Das ist langsam. Und das ist schnell. Das ist gerade und das ist schief. Das ist hoch und das ist tief. Das ist dunkel und das ist hell. Das ist langsam und das ist schnell. Lasst uns das gleich noch einmal machen. Das ist gerade und das ist schief. Das ist hoch und das ist tief. Das ist dunkel und das ist hell. Das ist langsam und das ist schnell. Gut habt ihr das gemacht.